Frühling sein. Du müsstest bei mir sein, dann würde alles werden, wie es war. Es müssten Rosen blühen, wie damals Rosen blühen, in jener Zeit so schön und wunderbar. Wie ist die Welt mir jetzt so liebe, leer und kalt? Wie fühlt mein Herz sich nun so freudeleer und kalt? Es müsste Frühling sein, du müsstest bei mir sein. Und alles Glück der Erde wäre mein. Mein Herz ist nun so freudeleer und alt. Es müsste Frühling sein, du müsstest bei mir sein und alles Glück.